stellen mich als Anarchisten dar. Mit dem Salafistenbart, ich komm zum Casting und frag, ob ich einmal Nasan fisten darf. Bin der König meiner Klasse, wie der Phönix aus der Asche. Bin kein Bäcker, doch es sind die größten Brötchen, die ich backe. Dicker, wir sind keine Bruderschaft. Gangster-Rap, Supermarkt, werdet ruhig erwachsen. Ich bleib Underground, U-Bahn-Schacht, Champions League, Penthouse Suite, West-Berlin, Cosa Nostra. Ich steck aus dem Jet und hab das Coca im Remover-Koffer. Yeah, ihr Bitches lächelt in die Kamera. Doch Gangster-Rap bedeutet Schwanzvergleich. Sylvie van der Vaart, es ist ganz normal. Ich bring euch alle ins Grab, denn Sonny Black kommt am Valentinstag. Yeah. Wir sind Gangster-Rap-Kings und du bleibst ein Imitat. Wir sind keine Freunde, nur weil ihr die gleiche Schiene fahrt. Das hier bleibt ein Syndikat. Hier, Gangster-Rap-Avengers, wir ficken deine Mutter, wenn du Welle machst. Yeah. Wir sind Gangster-Rap-Kings und du bleibst ein Imitat. Wir sind keine Freunde, nur weil ihr die gleiche Schiene fahrt. Das hier bleibt ein Syndikat. Hier, Gangster-Rap-Avengers, wir ficken deine Mutter, wenn du Welle machst. Yeah. 26 Zoll am Lex, Bett voller Dollar-Stacks. Models servieren Crack Coke aus Holland jetzt auf Goldtablett. Versteckt unter Holzparkett, steuerfreies Geld. Gangster-Rap-Kings, bis jetzt wird dein Freundeskreis entstellt. Das ist der Mac, der dich zum Krüppel boxt. Ich fick deine Mom und du kämpfst mit deiner Schwester um die beste Sicht am Schlüsselloch. West-Berlin und Düsseldorf, Schlampe, wir sind Kings im Bild. Doch glaubst du, dass ich dich nicht mit paar Punches in den Himmel schick? Das Ganze hier nur Image ist. Doch es ist wie Turmspringen, Bitch. Stehst du erstmal vor der Kante, wird dir schwindelig. Errestet nur gottlose Opfer, die auf der Straße landen. Wie der Boss, wenn er per Helikopter zum Schoppen. Wir sind Gangster-Rap-Kings und du bleibst ein Imitat. Wir sind keine Freunde, nur weil ihr die gleiche Schiene fahrt. Das hier bleibt ein Syndikat. Hier, Gangster-Rap-Avengers, wir ficken deine Mutter, wenn du Welle machst. Hier, yeah. Wir sind Gangster-Rap-Kings und du bleibst ein Imitat. Wir sind keine Freunde, nur weil ihr die gleiche Schiene fahrt. Das hier bleibt ein Syndikat. Hier, Gangster-Rap-Avengers, wir ficken deine Mutter, wenn du Welle machst. Yeah. Als ich Wind bekam von der freien Meinungsäußerung für Frauen, ja, da hab ich äußerst dumm geschaut. Rapper reden von G's, die sie mit Waffen beschützen. Sie sind keine Taucher, doch haben nur Flaschen im Rücken. Du redest über Bitches, ich fick über Bitches. Und dein Gesicht ist das sicherste Verhütungsmittel. Werd's deiner Tante zeigen, ich lasse die Schlampe reiten und halte sie bei der Stange wie Hantelscheiben. Banger Musik, es wird richtig übel. Und ist Schulbank drücken nicht ne Fitnessübung? Hä? Egal ob es Rapper oder Fotzen sind, Miss Platinum, ich spreche dir wir dein Doppelkind. Wir sind Gangster-Rap-Kings und du bleibst ein Imitat. Wir sind keine Freunde, nur weil ihr die gleiche Schiene fahrt. Das hier bleibt ein Syndikat. Hier, Gangster-Rap-Avengers, wir ficken deine Mutter, wenn du Welle machst. Hier, yeah. Wir sind Gangster-Rap-Kings und du bleibst ein Imitat. Wir sind keine Freunde, nur weil ihr die gleiche Schiene fahrt. Das hier bleibt ein Syndikat. Hier, Gangster-Rap-Avengers, wir ficken deine Mutter, wenn du Welle machst. Hier, yeah.